Heute geht es ums nackte Überleben. Na, da ist wohl besser, wenn die Laternen an sind. Ist doch alles Käse. Was riecht hier so komisch? Marc? Was? Was? Was? Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom meisten Berlin-Podcast. Irgendwas ist doch immer. Mein Name ist Stefan und hey Podcast-Freunde, hier ist René, der so viele Serien binge-watch hat, dass selbst sein Kühlschrank nach Netflix riecht. Lasst uns eintauchen in eine wahre Welt unterhaltsamer Episoden mit dem Mann, der TV-Geräte von Neid grün werden lässt. René ist am Start. Hi. Danke, danke, danke. Grüß euch wieder. Grüß euch wieder. Ja, herzlich willkommen da draußen an den digitalen Empfangsgeräten. Hallo Stefan. Hallo. Heute zur 125. Ausgabe an einem wunderschönen 15. November 2023. Und um es vollständig zu machen, für euch ist heute mindestens Montag, der 20.11.2023. Und wir haben ihn dabei. Er bringt den Tieren das Brüllen bei, aber trotzdem hat er es wieder in unsere Sendung geschafft. Marc, schön, dass du wieder mit dabei bist. Hallo. Hallo René, hallo Stefan, vielen Dank für die zartfühlende Einladung, ja, und auch die Begrüßung, nicht zu verwechseln mit der C-Grüßung. Und mehr zu sagen, ich nicht habe. Schön. Das ist schön. Wunderschön. Ja. Wir sind gut wieder da. Am Ende. Ja. Ach, nee. Nee, wir sind noch nicht am Ende, noch lange nicht. Erstmal Prost. Prost. Ich habe eine alte, es klingelt nicht, weil es ein dickes Glas. Prost. Eine alte Tradition aufleben lassen. Ich trinke während der Sendung wieder Wasser mit Alkohol drin. Ich habe so Teegemisch. Ich habe Radler. Ein Radler? Ich habe auch meinen Alkohol gemischt mit Tonic, aber. Schön. Ja, lecker. Ja, gehört dazu, ja. Weil die Lippen oder beziehungsweise, ja doch, die Lippen müssen feucht bleiben, Welche? Wenn wir so viel reden. Wir sind. Wie viel hast du denn, René? René, du alte Drecksau. Wie viel hast du denn, René? Zwei, egal. Gut. Wer weiß, woher die gerade herkommt. Sorry. Ja, egal. Sorry, ich habe. Okay, ihr beide habt offensichtlich nicht viel zu sagen. Doch, ich werde einfach mal in die Bresche springen. Ganz ja? Kurz, du kannst sofort. Ich habe im Sendeplan nur was verwechselt. Hier steht ja gar nicht Dirty Talk, sondern Small Talk. Entschuldigung. Ah, ja. Kann ja mal passieren. Okay. Ne? Das war René. Schalten Sie auch in zwei Wochen wieder ein, wenn Sie ihn wieder hören wollen. Und gleich werden wir noch Stefan rauskicken. Auch noch. Na, sowas. Ja, aber Marc hat schon hier interveniert und wollte unbedingt was loswerden anscheinend. Dann hören wir ihm doch mal gespannt zu. Bitte, Marc. Ja, ich habe eigentlich mehr so Fragen an euch. Ja, dann? Wart ihr schon mal im Friedrichstadtpalast? Ja. Habt ihr euch da mal so eine Revue angeguckt? Ja, als Kind. Genau, bei mir da auch. Da war ich nämlich neulich. Die gerade neu aufgelegte, nicht neu aufgelegte, also gerade die neue Show, gerade ist eine neue Show rausgekommen im Friedrichstadtpalast namens Falling in Love. Mm. Und ich wollte da seit Jahren mal hin und diesmal habe ich es endlich geschafft, da mal hinzugehen. Also das läuft ja mal so, weiß nicht, so zwei oder drei Jahre, sonst lohnt sich das vermutlich nicht. Na jedenfalls, es hatte sehr viel von diesem Charme, den ich noch von Revuen kenne, aus dem Fernsehen der 60er und 70er Jahre. Ja. Oder ja, sagen wir mal so 60er Jahre. Ich habe sowas damals im Fernsehen gesehen. Sicher, so eine Tanzshow, Fred Astaire, wie so ein Film. Und dann gab es ja eben auch immer so Revuen. Und ich dachte so, boah, das kann es nur in Amerika geben. Was für ein Aufwand da irgendwie getrieben wird mit Wasser auf der Bühne. Okay, dann hast du gesehen, da gibt es einen Kameraschnitt. Auf einmal ist alles wieder trocken. Und ich so, ja, na sicher, aber okay, vielleicht kriegen sie das ja irgendwie hin. Und ich war völlig von den Socken im Friedrichstadtpalast und die Show fängt an und okay, die singen. Okay, jetzt tanzen sie auch noch und die haben lustige Kostüme, Jean-Paul Gaultier. Geht in Ordnung. Und es gibt auch eine Story dazu. Oh, das sieht auch alles recht nett aus. Und die Musik, ja, das ist schöne Musik, kann man nicht anders sagen. Auch toll gesungen. Und dann kommen auf einmal Akrobatikeinlagen. Ja, da wird hin und her gesprungen und richtig so am Hochreck und so Trampolinkünstler waren noch mit dabei. Also vom Allerfeinsten. Ja. Und dann kam das Wasser. Auf einmal floss irgendwie Wasser irgendwie von den Seiten der Bühne so Richtung Mitte und du siehst so, ah ja, okay, da können sie offensichtlich was hin und her bewegen. Naja, und dann kamen wieder Tänzerinnen und zwei der Tänzerinnen verschwanden dann auf einmal im Wasser. Und dann habe ich gesehen, oh, die haben da richtige Bassins. Die standen locker bis zur Hüfte, also bis kurz unter die Brust, standen die im Wasser drin. Ich so, oh, Donnerwetter. Ich habe mir vor allen Dingen die Frage gestellt, wie haben sie das jetzt so schnell warm gekriegt? Aber egal. Na, jedenfalls keine fünf Minuten später war der Spuk auf einmal wieder weg. Ja, also haben sie dann irgendwie schön gemacht, was weiß ich, irgendwie die Bühne verdunkelt, dann irgendwie Teile der Ausstattung irgendwie beiseite geschoben, hochgezogen, keine Ahnung. Es handelt sich ja um die größte Theaterbühne Europas. Und das hat sich im Bühnenbild einfach gezeigt. Das war höchst beeindruckend. Ja, das heißt, du hast dich bestens unterhalten gefühlt. Ja, doch, muss ich sagen. Es war scheiße teuer. Ich sage bewusst nicht teuer, es war scheiße teuer. Pro Person, ja, ungefähr. Sag mal. Ich weiß nicht mehr so. Lass mich mal schätzen, so pro Person 150. Hm. Ui, ja. Das ist scheiße teuer. Das stimmt, aber es ist ein Erlebnis, das darfst du auch nicht vergessen. Unbedingt. Ja. Meine Frage an dich, Marc, warst du vorher schon mal im Friedrichstadtpalast? Nein. Ging ja nicht, nein. Da war ja die Mauer noch. Hä, die ist seit 30 Jahren weg, genau. René. Also wirklich. Ja, genau. Genau, das ist es nämlich, weil René und ich, ihr wisst es ja, wir kommen ja aus dem Osten und deswegen haben wir, glaube ich, in unserer Jugendzeit, ich habe meine Jugendweihe zum Beispiel da verbracht, da habe ich eine Revue geschaut, da kann ich mich sehr gut dran erinnern, es war sehr schön. Du warte, ich glaube, ich habe meine Jugendweihe sogar da gefeiert. Diese Jugendfeiern, diese offiziellen, gibt es auch da, damals waren die im Friedrichstadtpalast. Ich weiß nicht, ob die heute auch noch da sind. Aber ich habe zu meiner Jugendweihe eine Revue gesehen, das weiß ich noch. Ja. Donnerkiesel. Genau, und was du sagst, diese Bühne, auch dieser Fahrstuhl da sozusagen in der Bühne und diese Möglichkeiten, die es da gibt, die sind wohl wirklich ziemlich einmalig. Und es ist gut, dass es das noch gibt, finde ich. Ein Knaller. Ja. Definitiv. Das ist wirklich unterhaltsam. Ja. Marc macht Kultur. Nicht anders sagen. Marc so, macht alle Kultur. Zwei, drei Danke. Jahre, also immer wenn eine neue Show kommt, habe ich mir jetzt vorgenommen, bei jeder neuen Show, das gucke ich mir mal an. Ja. Ja, danke, dass du das für uns ausprobiert hast. Gerne. Genau. Weil die 150 Euro, mit denen habe ich was anderes angestellt. Ach, und ja? Zwar? Bin ich gespannt. Bist du denn durch mit deinem Thema, Marc? Ja. Dann werde ich euch berichten, was ich mit 150 Euro gemacht habe. Also mit Bruchteil davon. Ich war einkaufen und ich versuche es, ihr müsst mir dabei immer ein bisschen helfen. Ich habe mir eine Türgarderobe bei Amazon gekauft und zwar diese hier. Ihr seht eine schöne Metalltürgarderobe mit 1, 2, 3, 4, 5 Haken. Was denkt ihr, wie viel dieser Türgarderoben man nebeneinander an die Tür kriegt? Das sind so eine Garderoben, die man so in den Türrahmen, also an die Tür hängt. Ja. Eine bis zwei. Ja, ich meine, ein bis auch, zwei, je nachdem. Hier, guck mal. Also es sind Bilder bei Amazon, die ich gerade zeige. Und das ist diese Türgarderobe zu sehen. Und sie nimmt auf den Fotos doch tatsächlich immer mindestens ein Dreiviertel ein, oder? Ja. Ja, auf dem Foto rechts ist noch ein bisschen Platz. Ja, genau. Also ich habe diese Türgarderobe bestellt. Es passen genau drei nebeneinander. Diese Türgarderobe auf dem Foto. Für eine Puppenstube. Ist eine Extremvergrößerung. Aber der Verkäufer muss sich nichts vorwerfen, weil er hat ja ganz klein geschrieben, dass sie nur 32 cm breit ist. Nur leider sind die Fotos sagen ein bisschen was anderes aus. Mhm. Kostet nur 10er, war nicht so schlimm, aber aufpassen beim Einkaufen. Ja. Das war also nicht so ein guter Einkauf. Aber ich habe weitere 15 Euro investiert für so kleine Schubladen, die man unter den Schreibtisch kleben kann. Kennt ihr sowas? Das sind so kleine Plastik. Nee, ja, dass man die kleben kann, das kenne ich noch nicht. Sind so Plastikkästen und jetzt seht ihr, was ich alles einkaufe. Ja. Das habe ich nicht gekauft. Socken für Weihnachtsgeschenke hast du auch schon gekauft, also ja. Ja, ja. Hier, so eine Schublade, guck mal, und die klebt man, also es sind so kleine Plastikschubladen, die klebt man unter den Schreibtisch. Das Coole ist, dadurch, dass die so schmal und klein sind, kannst du dir ja die quasi überall hinkleben. 15 Euro, das war wiederum ein sehr nützlicher Kauf. Und alles, was auf dem Schreibtisch lag, ist jetzt auf einmal verschwunden. Die kann ich sehr empfehlen. Knaller. Ja. Magic. Das war nützliche Haushaltstipps. Also wie gesagt, bei der Garderobe nicht so viel erwarten. Die sieht viel, viel, viel, viel, viel, viel, viel, viel größer aus, als sie ist. Mhm. Aber die Schubladen sind geil. Ja. Und fällt euch gerade was auf? Ja, die sind aus Plastik. Nein. Was Technisches. Was Technisches? Ja. Ich habe den Artikel zuletzt am 7. November gekauft. Nein. Nein. Für euch zu Hause wollte ich gerade sagen, für euch an den digitalen Empfangsgeräten. Wir sind ja alle im Homeoffice gerade und machen das Ganze über Google Meet. Und ich stelle gerade fest, dass wir Werbung gleichzeitig unseren Bildschirm scheren können. Das geht doch schon immer. Das habe ich bei Google Meet noch nicht gesehen. Das geht schon immer. Wirklich? Ja, Stefan, vielleicht bei vielen anderen geht es aber nicht. Du müsstest jetzt, die PIN-Nadel anklicken. Auf noch mehr Werbung. Deine Uhr wieder groß. So. Nö, brauche ich ja nicht. Alles gut. Sorry, PIN-Nadel. Ja, also was ich damit sagen will, das haben nicht viele Tools, ne? Nur mal so. Ja. So, Stefan, was hast du denn nun beizutragen? Ich meine, wir haben jetzt schon ein richtig geiles Kulturevent für 150 Euro pro Nase gehabt. Ja. Wir haben für 15 Euro zwei Plastikschubladen gehabt und jetzt kommst du. Ja, also mit Urlaub kann ich natürlich nicht dienen, das habe ich ja jetzt erst hinter mir, ziemlich intensiv. Danach haben wir aber auch nicht gefragt. Ja, na, bei mir war die letzten zwei Wochen viel Volleyball wieder, das muss ich sagen. Und nicht nur Volleyball, sondern auch viel Krankheitsmeldungen im Umkreis. Aber da wollen wir nicht näher drauf eingehen, das wollen wir nicht vertiefen, aber eigentlich nichts Spektakuläres, Leben läuft. Ich kann erzählen, dass ich einige Weihnachtsmärkte in Berlin schon beim Aufbau beobachtet habe. Das stelle ich mir so vor, du stehst da um die Ecke, nein, so halb, das meine ich nicht. Und beobachst du, wie die aufbauen. Ja, also es geht jetzt los, ne? Ich bin viel am Alexanderplatz und da ist jetzt auch schon wieder sehr viel eingezäunt, weil dort aufgebaut wird. Teilweise echt schlimm, weil es ja sehr herbstlich ist, sehr viel Laub rumliegt und man Umwege gehen muss. Aber natürlich freut man sich, wenn es dann alles schön beleuchtet ist und endlich eröffnet. Das ist dann natürlich auch schön. Und es ist ja nicht mehr lange hin. Weil wann ist der erste Advent? Wisst ihr das aus dem Kopf? Nee, nein. Nicht aus dem Kopf. Interessiert mich nicht. 1, 2, 1. Am 3. Dezember ist der erste Advent. Also das heißt, eine Woche vorher müsste es losgehen, ne, mit den meisten Weihnachtsmärkten. Und dann haben wir hoffentlich eine coole Vorweihnachtszeit. Ja, ja. Ich habe einen Politiker gesehen. Oh. Dem einen oder anderen sagt der Name Philipp Amthor etwas. Ach du je. Und dieser junge Mann tritt so unglaublich manchmal im Bundestag auf, dass man denkt so, also das muss doch eine Uffzi-Puppe sein. Der kann doch nicht echt sein, so wie der ist. Ja. Der verhält sich ja, als ob er 30 Jahre älter wäre, so nach dem Motto, ja. Und ich habe ihn jetzt live und in Farbe tatsächlich gesehen, mit dem Fahrrad gerade auf dem Weg zur Arbeit gewesen. Und da sah ich ihn dann im Regierungsviertel herumschnüren, wie ein Fuchs das eben so tut. Und kann also jetzt aus erster Hand berichten, Philipp Amthor, den gibt es tatsächlich. Ich habe ihn gesehen. Hast du da also Zweifel? An der Stelle gleich mal ein TV-Tipp. Google wird es noch liefern können. Aus der Mediathek wird es wahrscheinlich schon raus sein. Kurt Krömer und Philipp Amthor in Shea Krömer, glaube ich, war zu Besuch. Ja, genau. Richtig. Shea Krömer. Klassiker. Spektakulär. Muss man sich angucken. Andererseits, wenn ihr Philipp Amthor mal persönlich treffen wollt, ich glaube, ihr werdet große und gute Chancen haben im IKEA Bällebad. Gut. Oh Gott. Ja, danke für den Applaus. Haben wir das auch geklärt. Da gibt es keinen Applaus, René. Das kann ich dir versprechen. Dafür wäre ich sauer. Oh, es gibt da wohl Zuneigungen. Was? Freundschaftlicher Art oder was? Nee. Ihr sagt ja mal, wir wollen hier nicht zu politisch werden. Ich glaub, Schiedsrichter, greif bitte ein. Ich glaube, der Stefan will uns verrückt machen. Ist es so? Allerdings. Das versucht er nicht erst seit heute, René. Das ist nur erschreckend, dass es dir erst jetzt auffällt. Wollte gerade sagen, ja. Danke, Marc, für die Vorlage. Gut, so, kommen wir zum Käse. Kommen wir zum Thema. Ja, zum Käse. Und zwar, es gibt Käse in allerlei unterschiedlichen Ausprägungen, Farben, Formen und Gerüchen. Wie auch immer. Und darunter gibt es auch etwas, und zwar Käse mit Boxhornkleesamen. Habt ihr sowas mal gesehen? Habt ihr das mal gerochen? Habt ihr das vielleicht sogar schon mal gegessen? Nein. Nun, ich bin jedenfalls ein großer Freund davon. Das kriegt man normalerweise im gut sortierten Lebensmitteldiscounter seiner Wahl. Und mir ist allerdings aufgefallen, und schade, dass ich mit euch mal wieder nicht darüber sprechen kann, mir ist nämlich aufgefallen, dass das aus den meisten Läden gerade raus ist. Also man muss schon in etwas Höherpreisiges gehen, um dort sowas überhaupt noch zu bekommen. Aber da könnt ihr leider nichts zu beitragen. Ja, also das ist jetzt nicht so dieses typische, mein Gott, ich habe endlich etwas gefunden, was mir gefällt und zack, wird es irgendwie aus dem Programm genommen. Nein, diesmal habe ich tatsächlich den Eindruck, als ob, vielleicht gibt es so etwas wie eine Knappheit an Boxhornklee momentan, keine Ahnung. Ist übrigens einer der wichtigsten Bestandteile von indischen Curries. Ja, also wenn ihr ein typisches englisches Currypulver mal unter die Nase haltet, der Geruch, der da so prägnant hervorkommt, das ist Boxhornklee. Also dir geht es jetzt konkret um diesen Boxhornklee, ja? Nicht um den Käse. Ja, also speziell natürlich den Käse. Um den Käse geht es mir, weil es ist sehr schwer, den zu bekommen. An der Stelle kann ich empfehlen, ich gehe mal in so einen Discounter, habe jetzt den Namen vergessen. Mit L, glaube ich, irgendwas. Aber egal. Und da, der hat auch so einen Käsebereich und da sind auch, abgesehen von diesen Massenkäsen, die hergestellt werden, dann auch so spezielle Sonderarten. Also das ist natürlich auch Massenkäse, aber das ist ein bisschen exotischeres mit Nuss, mit Paprika, grüner Käse, gelber Käse, roter Käse. Und ich hatte neulich ist mir im Lidl, also in dem Laden, der neben Aldi ist hier, bei Netto um die Ecke, ist mir ein Käse aufgefallen und der hatte so eine 2-für-1 Aktion. Der Käse? Ja, und da dachte ich, genau, du konntest zwei Käse kaufen, brauchtest nur einen bezahlen, musstest im Nachhinein einfach den Kassenbon auf irgendeiner Webseite hochladen, hast es dann überwiesen bekommen. Aber dann dachte ich, wegen 2,39 Euro, machen wir jetzt nicht so einen Aufwand, oder? Ach nee, wenn du fix bist, ist das ein guter Stundenlohn. Ja, genau. Ach so, muss man das rechnen. Genau. Na sicher, Dicker. Marc, eine Frage dazu. Ja. Hast du denn auch den Klee alleine mal probiert? Weil das ist ja auch ein als Gewürz nutzbar und ein, als Heilmittel, ne? Ja, nicht nur wie die meisten Käse, Gewürze. Ne? Und interessant ist, wenn man bei Google nach Boxhornklee sucht, kommen ja unten immer die Fragen und da steht, was macht Boxhorn? Das liest sich aber auch komisch, ne? Boxhorn könnte man auch lesen. Boxhornklee bei Frauen. So, jetzt bin ich gespannt. Ja. Ich habe eine Idee. Ja, dann sag. Es ist ein Aphrodisiakum. Während der Stillzeit können im Boxhornklee enthaltene Phytoöstrogene die Milchbildung fördern. Die pflanzlichen Hormone regen die körpereigene Bildung von Östrogen und Prolaktin an. So kann die östrogenähnliche Verbindung der Pflanze auch das Wachstum der Brust bei Frauen anregen. Oh. Ah ja, dicke Titten durch Curry. Das ja willst du doch damit sagen. Das ist meine These. Naturmittel. Genau. Ja, aber sehr interessant. Also muss man sich mal aufschreiben. Also ihr braucht euch nur eins merken. Boxhornklee sorgt für Holzfällerhütte. Ja. Nun gut, darum ging es mir nicht. Ich wollte nur wieder meinen Käse haben. Genau, ne? Und wie gesagt, auch als Nahrungsergänzungsmittel durchaus zu empfehlen. Ja. Interessant, wieder was gelernt. Boxhornklee. Kannte ich noch nicht. Kennt ihr eigentlich diesen alten Song, den ich ganz kurz anstimmen werde? Nur vom Allerfeinsten bitte. Sekt schmeckt auch zu Kaviar. Ganz höflich nimmt man aus der Mitte. Und nur vom Feinsten, das ist klar. Und nun, dazu auch wenn ihr den nicht eisgekühlter Bommerlunder. Nein, warte mal, das ist das. Also es klingt wie ein Werbesong, Alter. Nein, tatsächlich war es ein Schlager. Und ich will eigentlich nur darauf hinaus, ob ihr den Gedanken dahinter vielleicht teilt, welcher da sein soll. Ich brauche eigentlich nicht mehr, gerade so, wenn es ums Essen geht oder Trinken oder so, ich brauche nicht mehr so viel. Ich brauche nur das, was ich eben brauche, nur so ein bisschen was. Aber wenn, dann soll es gerne was Gutes sein. was Feines. Und ich glaube, davon handelt dieser alte Schlager. Aha. Könnt ihr diesen Gedanken nachvollziehen? Seid ihr da genauso oder sagt ihr, das ist mir scheiße, ja, wie schmeckt, Hauptsache der Teller ist voll, kannst mir auch eine Schale Sahne mit Zucker oben drauf oder umgekehrt machen. Hundefutter. Warte, die Antwort auf die Frage, das Zweite. Ah ja, okay, gut. Vielleicht bist du noch zu jung dafür, René. Das kann sein. Der und jung. Kann ich euch kurz ein Geräusch vorspielen und ihr erratet, was es ist? Ja, wenn es nicht riecht. Achtung, es spielt. Habt ihr es gehört? Ja. Das ist ein Vogel aus dem südamerikanischen Regenwald. Alter, du bist ja richtig, richtig schlau. Wenn du jetzt noch den Namen sagst. Erwin. Achso, du meinst den Nachnamen. Nee, den weiß ich nicht. Nee. Das kann ja schon mal gar nicht sein, warte mal. Krass, oder? Das ist ein sogenannter Einlappen-Kotinga. Im Englischen ein bisschen eindeutiger, der Bellbird. Müsst ihr euch unbedingt mal bei YouTube reinziehen. Das ist der lauteste, der wirklich lauteste Vogel, den es gibt. Aber noch viel geiler, ich weiß gar nicht, ob ich ihn jetzt auf die Schnelle finde, ist der sogenannte Schrei-Kotinga. Oder auch im Englischen Screaming Pia. Warte mal, suche ich gleich raus. Und da ist nicht nur geil der Sound, den der Vogel macht, sondern das Gesicht dazu. Also mach doch mal nach, das Gesicht, René. Genau. Müsst ihr euch unbedingt mal angucken im Nachgang. Das Gesicht, warte, ich kann es gar nicht nachmachen. Du musst dir vorstellen, der Kopf geht nach hinten, also in den Körper rein. Ja. Dann kommt die Zunge so raus. Und dann das Schreigeräusch leitet. Und das macht er, ich verkrampfe mich hier, wenn ich das versuche zu machen. Das macht er halt, um schlagartig anscheinend Luft oder irgendwas zu holen. Und das Geräusch, was dann damit verbunden ist, ich hatte versucht, das zu finden. Das ist leider sehr schwierig. Das ist dieser Shibyu-Vogel. Shibyu. So ähnlich macht der, aber es sieht, also spektakulärer ist, wie es aussieht, wie er das macht, als das Geräusch an sich. Kann ich euch nur ins Herz legen. So viel aus der Vogelecke. Mein Naturbeitrag im heutigen Podcast, in der heutigen Ausgabe. Ja, ich bin natürlich komplett entsetzt, dass ihr meine Frage nach dem Allerfeinsten so abgewiegelt habt. Aber sei es drum. Okay, vielleicht war's einfach nicht vielleicht so ist das ein Thema, was man zweimal platzieren muss. Frag mich bitte nochmal. Sag mal, wenn es so um Speisen und Getränken geht. Mhm. Ich habe bei mir selbst beobachtet, und vielleicht teilt ihr diese Beobachtung, ich brauche nicht mehr so große Mengen beim Mittagessen zum Beispiel. Aber wenn ich was esse, dann darf es gerne etwas Besseres sein. Ja, genau das habe ich. Ich habe eine ähnliche Beobachtung gemacht. Und zwar ersteres. Ich brauche auch nicht mehr so viel. Also es ist tatsächlich so, ich kann viel essen, aber unter der Woche esse ich mittags, reicht es, dass ich was im Magen habe, um das Hungergefühl abzutöten. Und der zweite Teil ist jetzt nicht so, spielt jetzt nicht so eine Rolle. Also gutes Essen ist immer schön, aber jetzt nicht im Austausch. So. Aber ich kann es verstehen. Weniger essen fürs selbe Geld. Eigentlich clever. Stefan, hast du dazu eine Meinung? Na, ich bin ja, was Essen angeht, sowieso entspannt. Was bedeutet das? Er ist kein Gourmet, der Herr. Nein. Pommes und Schnitzel. Bin jetzt nicht so anspruchsvoll, genau. Aber gestern zum Beispiel war ich nett essen mit Freunden beim Inder. Und da haben wir auch ordentlich zugeschlagen. Und pro Person haben wir ausgerechnet mit Essen und Getränken, so knapp 30, 35 Euro. Klingt erstmal okay, aber wenn man bedenkt, ein Essen mittlerweile zahlst du schon, ich finde es jetzt find's in Ordnung. Oh doch, das ist definitiv hochpreisig. Große Portion Essen, aber ja, also der Hauptgang 20 Euro ist natürlich mittlerweile normal, ne? Würde ich sagen. Na, da sind wir zum Glück noch nicht. Ja, aber das habe ich jetzt schon bei vielen Sachen erlebt und man darf ja nicht vergessen, die Mehrwertsteuer wird ja wahrscheinlich wieder erhöht zum neuen Jahr auf Speisen und Getränke und damit wird man aber auch nochmal 1-2 Euro mehr zahlen dürfen pro Essen. Warte mal, Moment, wo liegt die denn jetzt? Aktuell müsste die doch bei 7% liegen, oder? Richtig, ja. Und die soll wohin? Na, da muss vorher. Wieder zurück auf 19. Nee, die war nie bei 19, totaler Quatsch. Das haben sie doch Es gab nur 2 Mehrwertsteuersätze. Genau. Ja, richtig. Speisen und Getränke, also der haben den ermäßigsten Steuersatz. Ja, aber seit Corona doch erst. Warte, stopp. Reden wir von Essen zum Vorortessen? Ja, da hast du natürlich recht. Ja, okay. Wir erinnern uns an die Geldmaschine McDonald's, die auf die Art und Weise durch die unterschiedlichen Steuersätze für Mitnehmessen und Vorortessen viele Steuern gespart hat. Weil das kriegen wir ja gar nicht mit, ne? Wenn wir im Restaurant essen, ist das fürs McDonald's-Restaurant teurer, als wenn wir das essen, umgekehrt. Wenn wir im Restaurant essen, ist es günstiger, als wenn wir es vor Ort essen. Hm. Nee, warte, das ist Quatsch, was du sagst. Andersrum, ne? Wenn ich Essen mitnehme, zahle ich nur 7% Mehrwertsteuer und wenn ich es vor Ort esse, 19%. Ja, aha. Da fällt mir ein, ich habe mir neulich bei dem Döner um die Ecke was Leckeres gekauft. Lass mich raten, einen Döner. Ja, eine Dönerbox, genau. Und witzig, na, was heißt witzig? Auffällig fand ich, dass der Kassierer einen anderen Betrag in die Kasse eingegeben hat. Nämlich weniger, als der eigentlich kostet. Ja, logisch. Weil er muss ja nur das versteuern, richtig, was in der Kasse steht. Ja. Ich habe aber in dem Moment nichts das gesagt, aber dachte Betrug. Mir hinterher, alles klar. Ja. Alles klar. Im Moment, ist das jetzt Betrug? Ist das Steuerhinterziehung ist das einfach nur Mord? Ist ein Versehen. Nee. Also irgendwie ist es beides, weil es ist zum einen Betrug, weil offenbar ja Stefan mehr Geld abgezwackt wurde, als es kostet. Oder es ist Steuerhinterziehung, weil er einen anderen Betrag dokumentiert hat, als er in die umgesetzt hat. Ja, genau. Aber er hat nicht den gesamten Umsatz dokumentiert. Das hast du schön zusammengefasst, Marc. Sehr gut aufgepasst. Ja, aber brauchen wir, glaube ich, nicht weiter darauf eingehen. Ich werde es mal beobachten beim nächsten Mal, ob das wieder so ist. Ansonsten dann nennen wir natürlich Namen und Adresse. Richtig. Hast du denn gesehen, welchen Betrag er eingegeben hat? Ja, 50 Cent weniger, als ich eigentlich bezahlen hätte müssen. Ach, das war Trinkgeld. Ja, naja. Nee, aber ist euch das zum Beispiel mal passiert? Habt ihr sowas mal beobachtet? Nein, aber man kann natürlich beobachten, dass es schon oft die Frage kommt, ob man eine Quittung benötigt. Also jetzt nicht bei, ich sag mal so, bei einem großen Unternehmen, was in die Kasse was eingibt. Da kann man nicht bescheißen. Ja. Ich habe es noch nicht erlebt. So. Es ist ja auch immer die Sache mit Trinkgeld, ne, wo ich immer überlege, wenn ich zum Beispiel mit Karte bezahle, ob ich das Trinkgeld sozusagen mit auf die Rechnung setze oder ob ich dem in bar einfach noch was gebe. Da weiß ich ehrlich warum? Gesagt nicht. Warum? Was macht das einen Unterschied? Ja, das macht schon einen. Ja. Das Trinkgeld, nein, welchen denn? Wird da versteuert? Ich glaube, Trinkgeld wird anders versteuert als das, was auf dem Bon dann mit eingerechnet wird, oder? Und genau, das ist der Unterschied. Wenn das System natürlich zulässt, ich war zum Beispiel neulich, kann man ja sagen, genau, ich war bei Vapiano, war mal Mittagessen. Und dort war es so, mit der Kartenzahlung wird auf dem Display noch eine Option angezeigt, wie viel Trinkgeld man geben will. Da wird es gesplittet. Da glaube ich schon, dass das okay ist, aber es gibt ja viele Restaurants, die es nicht splitten. Da zahlst du halt 15 Euro und sagst, hier mach 17 oder so. Ja. Und dann werden die 17 Euro halt abgerechnet. Weiß ja auch nicht, wie die es machen, aber ich habe gerade eine Info vom Rechercheteam. Ja. Und dann kann Marc gleich sein geballtes Wissen auf uns loslassen. Gerne. Und zwar, seit 2002 gibt es eine Regelung, die für die meisten Trinkgeldzahlungen gilt. Wenn Trinkgeld freiwillig von einer dritten Person an einen Arbeitnehmer ausgezahlt wird, dann ist das Trinkgeld steuerfrei. Ja. Du kannst es also ohne Abzüge behalten und musst dir auch nicht in deiner Steuererklärung angeben. Das heißt, auch auf einem Kassenbon, also auf sowas muss es ja extra ausgewiesen sein, sonst zahlst du ja Trinkgeld für die Steuern mit. Genau. Wir reden also davon, dass der fällige Betrag zu 100% beglichen wird und gleichzeitig kommt es zu einer Schenkung. So würde ich Trinkgeld verstehen. Ja, genau. Gut, aber ich hatte mal den Fall, ich war in so einem asiatischen, bei dir um die Ecke, Stefan. Bei mir um die Ecke? In einem asiatischen, bei mir um die Ecke. Ja. In einem asiatischen All-You-Can-Eat-Buffet. Ja. Und da ist es ja so, du nimmst ja alles selber, bezahlst halt deinen Betrag da und ansonsten nimmst du ja alles selber. Und dann kommen die vielleicht noch und bringen dir ein Getränk an den Tisch. Mhm. Und da hatte ich irgendwie wegen einem Getränk, war ich jetzt nicht so auf Trinkgeld aus. Und er nannte mir den Betrag für das Buffet, ne, für das All You Can Eat. Und dann reagierte ich nicht drauf, wartete, dass er das in seine Maschine eingibt. Und aber ich habe gemerkt, er wartet auf irgendwas. Dann hat er es eingegeben. Und dann habe ich das mit Karte bezahlt, den Originalbetrag. Und dann blieb er am Tisch stehen und sagte tatsächlich, und Trinkgeld noch. Echt? Vorher gehe ich ja nicht weg. Der hat das richtig aggressiv eingefordert. Ja. Wegschicken. Ja, ja, also ich habe da auch keine Notwendigkeit gesehen, da Trinkgeld zu zahlen. Wie? Also weiß ich nicht, irgendwie, ich habe die Leistung nicht, also ist ein zweischneidiges Schwert, glaube ich. Ja. Aber ich habe in dem Moment gedacht, ich habe ordentlich einen saftigen Betrag für das Buffet bezahlt. Der hat mir nur eine Cola an den Tisch gestellt. Der hat mir was gebracht und das hat nicht mal eine Sekunde gedauert. Ach, so schnell ist ja noch besser. ist ja noch mehr Getränke. Wahrscheinlich werden es einige jetzt anders sehen, aber ich war jetzt, also die Dienstleistung war jetzt nicht so, dass ich sage, ich habe mir jetzt, warum soll ich den normal, also da müsste ich auch in die Küche gehen und müsste dem Koch, dem Tellerwäscher und keine Ahnung was, Trinkgeld geben, ja. Weil die im Prinzip auch ihren Job gemacht haben, für den ich mit meinem Essen bezahle. Und da muss man ja dazu sagen, die Getränke sind bei sowas nicht gerade günstig. Getränke sind Trinkgeld generell nicht kommt günstig. Dem Laden zugute und das obliegt dann dem der Verantwortung des Ladenbetreibers, das Trinkgeld auf die Mitarbeitenden aufzuteilen. Genau, aber ja. Es obliegt auch mir, ob ich dieses Trinkgeld zahle. Und warte mal, hier stand doch, wenn Trinkgeld freiwillig von einer dritten Person ausgezahlt wird, dann ist es steuerfrei. Das heißt, mein Trinkgeld, was ich gezahlt hätte unter diesem Druck, wäre steuerpflichtig gewesen. Weil es nicht freiwillig war. Ich habe unter Druck Trinkgeld gezahlt. Unter Druck ist nicht gut. Unter Druck. Ja, aber bei der Gelegenheit fällt mir auch auf, dass ich festgestellt habe, dass immer mehr Restaurants, gerade in der City, auf Kartenzahlung verzichten. Ist euch das auch schon mal aufgefallen? Nein. Weil die anscheinend nicht diese Gebühren an die Dienstleister zahlen wollen. Ja, da hört man aber auch jeden Tag was anderes. Man liest einmal die Schlagzeile, Bargeld wird abgeschafft, das Ende des Bargeldes. Und dann liest man auf der anderen Seite genau das Gegenteil. Ja. Manche nehmen nur noch Bargeld an. Genau. Also keine Panik in keine Richtung. Das macht jeder so, wie er es kennt. Es ist alles noch im Fluss. Ich war noch nicht auf dem Flohmarkt und da stand, dass die auch Bitcoins nehmen. Oh, mit PayPal kannst du auch zahlen wahrscheinlich dann, um Flohmarkt. Ja, das habe ich aber auch schon gesehen. Selbst wirklich auf so einem Garagenflohmarkt. Wir haben ja so im Einfamilienhaussiedlungen ganz viele im Umfeld. Und da sind ja öfter mal so, dass die Siedlungen sagen, wir machen hier Garagenflohmarkt. Und dann kannst du da einmal durch die Straßen laufen und überall haben die Leute ihr Zeug vor die Tür gestellt. Mhm. Und da habe ich auch schon gesehen, selbstgemalte PayPal-Schilder. Und da konntest du deinen Garagenflohmarkt-Fund direkt mit PayPal bezahlen. Ja, finde ich super witzig. Fortschrittlich. Ja, ist alle geleben. René, ich danke dir sehr für diesen Beitrag, weil PayPal ist an der Stelle ein wunderbares Stichwort. Denn jetzt kommt ganz kurz der Blog für den Service-Podcast, weil ich habe neulich etwas bei Kleinanzeigen verkauft. Und die potenzielle Käuferin hat mich dann vorab gefragt, ob sie dann wohl per PayPal kaufen könne. Ja. Ich habe mich dann erstmal im Internet schlau gemacht und habe gesehen, aha, sowohl als Käufer als auch als Verkäufer hat man die Möglichkeit, per PayPal zu betrügen, zu bescheißen, deinen Opponenten zu übervorteilen. Ja, und deswegen habe ich mich da gar nicht drauf eingelassen, habe gesagt, nee, bei mir kein PayPal, musst du leider bar bezahlen. Hat sie dann auch gemacht, ging alles wunderbar über die Bühne, alles gut und schön. Der Trick an der Sache ist folgender. Also die Dame kommt zu mir und sagt, ich bezahle das bei PayPal und dann hat man bei PayPal die Möglichkeit zu sagen, ich überweise jetzt einen Betrag quasi an Freunde und Bekannte oder Familie. Ja. Oder es gibt dann noch so eine andere Möglichkeit und wenn man diese andere Möglichkeit auswählt, dann ist das wohl so, dass man bezahlt es, man erhält die Ware und dann geht man zu PayPal und sagt, oder man schreibt den hin und sagt, ja du pass auf, ich habe ja was bezahlt, aber ich habe gar keine Ware gekriegt. Und dann kriegt man wohl den Betrachter, also letzten Endes hast du dann kein Geld, weil das Geld wird dann zurückgebucht und die Ware ist auch schon weg und dann bist du als Verkäufer gelackmeiert. Kann ich was zu sagen? Weil ja, bitte. Diese Sache mussten wir in Anspruch nehmen. Hatten wir mal berichtet, ja. Das ist ja der Käuferschutz, genau. Und es ist leider nicht ganz so einfach, wie das jetzt vielleicht rüberkommt oder vielleicht auf das, was du gelesen hast. Weil wenn du sagst, mit der Ware stimmte was nicht, ich habe sie nicht bekommen, keine Ahnung was, dann tritt PayPal als Mediator auf und beobachtet deine Kommunikation, die dann über PayPal-Server läuft. Das heißt, du schreibst dir dann mit dem Verkäufer hin und her. Also musst deinen Fall auch ganz genau beschreiben. Und PayPal sitzt dann da, beobachtet das und fragt dann irgendwie nach ein paar Wochen nach, ob man dazu eine Einigung gefunden hat. Und dann, und auch nicht immer, und selbst bei offensichtlichen Betrugsfällen, zahlt PayPal oder zahlt auch nicht. Und da habe ich mit dem Betrugsfall, den wir hatten, das war so ein Fake-Shop, habe ich beides gelesen. Wir haben das Geld zurückbekommen, andere haben es nicht zurückbekommen. Ja. Also ja, prinzipiell ist es natürlich möglich, aber sich die Arbeit zu machen, ist natürlich auch. Ich kenne ja den umgekehrten Fall, dass Unternehmen sagen, also habe ich auch schon erlebt, ich bin in den Laden gegangen, habe was gekauft und dann per PayPal bezahlt und dann hat der Ladenbesitzer gesagt, können wir als Freundesüberweisung machen, um nämlich Gebühren zu sparen. Und da hast du auch keinen Käuferschutz bei diesem Freundedings, ne? Ganz genau. Nun gut, mir ging es auch nicht darum, so super präzise zu sein an der Stelle, sondern nur die Leute mal wieder zu sensibilisieren, dass es da überhaupt die Möglichkeit gibt und bitte nicht zu blauäugig da seine Geschäfte abzuwickeln. Immer Augen auf, an dieser Stelle verlinkt Stefan in den Shownotes unter berlin-podcast.de natürlich auch die Spezialfolge zu dem Thema Fake Shops und vielleicht finden wir ja diese PayPal-Beschreibung, wo das war. Ja. Den PayPal-Betrugsthema. Da waren wir im James June, da kann ich mich sehr gut dran erinnern. Boah, ey, Stefan, du bist wirklich, du bist unser Podcast-Archiv. Ja. Also lohnt sich trotzdem auf die Webseite zu gehen und da mal zu gucken. Und ich weiß nicht, ob das jetzt die Stelle ist, an der wir einfach mal unseren Kommunikationstrailer ins Spiel bringen. Ich denke, mal kurz das ist angeraten. Regie. Regie, können wir da kurz einen Einspieler machen? Ja, können wir machen. Dann hören wir uns gleich nach der Pause wieder. Alle, die mal pipi müssen, können jetzt gehen. Und alle, die jetzt auf dem Klo sitzen die ganze Zeit, jetzt wird Zeit zum Aufstehen. Der Hintern wird schon eingeschlafen sein. Ja, genau. Gut, dann bis gleich. Irgendwas ist auch immer. Der meiste Berlin-Podcast. Abonniert unseren Podcast bei Spotify oder Apple Podcast. Folgt uns bei Instagram unter dem Account podcast.iidi. Schreibt uns dort eine Direktnachricht oder kommentiert unsere Beiträge. Oder besucht unsere Podcast-Seite im Web unter berlin-podcast.de. Hier könnt ihr das Feedback-Formular nutzen und findet zudem die vollständigen Shownotes zu allen Folgen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Ja, so, schön, dass wir zurück sind. Und jetzt kommt übrigens euer absolutes Lieblingsthema. Wir reden nämlich heute über Laternen. Und dafür haben wir ja auch Marc in der Sendung, denn er ist der Laternenprofi. Laterne, Laterne. Es, nicht umsonst ist es jetzt im Oktober, ne? Was November haben wir hier St. Martin. Also St. Marc. Martinstag. Fasching. Laterne frei. Okay, es geht um Laternen und zwar die Peitschenmaster an den Autobahnen hauptsächlich. Ich bin vorhin ein Stückchen weit über die Autobahn gefahren und war völlig entsetzt, dass erklecklich, also Teile der Autobahn einfach nicht beleuchtet werden. Und ich wollte euch wissen, ist euch das schon aufgefallen? Und falls ja, habt ihr recherchiert? Wisst ihr da was? Soll das eine Energiesparmaßnahme sein? Oder sind die Dinge einfach kaputt? Sind die Server abgeschmiert? Was ist da los? Also, was mir schon vor vielen Jahren dazu aufgefallen ist, als Fußgänger habe ich ein ähnliches Phänomen beobachten können, dass nur jede zweite Laterne an ist. Und teilweise ist es in den Wintermonaten so, dass man durch stockdunkel läuft. Im Herbst finde ich das für ältere Menschen wie mich ziemlich kritisch, weil man rutscht aus, fällt hin, wird nicht gesehen und liegt da eine Woche. Deswegen habe ich dieses Werkzeug immer dabei. Eine kleine Laschentampe. Ups, mit SOS, okay. Sorry, das wollte ich jetzt gar nicht machen, hör auf. Also mir ist es tatsächlich als Fußgänger aufgefallen, dass es teilweise Straßenabschnitte so düster sind. dass man da wirklich von Lichtkegel zu Lichtkegel hüpfen muss. Wundert mich auf der Autobahn gar nicht. Und ich glaube, ja, es ist Stromsparmodus. Aber es ist seltsam, weil es ist jetzt nicht so, dass jede zweite oder dritte Latichte einfach aus ist, sondern ganze Abschnitte. Also du fährst und stellst dann fest, boah, die nächsten 500 Meter sind einfach mal duschter. Und dann auf einmal wieder hell. Das macht doch gar keinen Sinn. Diese Frage richte ich auch mal an unsere verehrte Hörerschaft da draußen. Vielleicht kann der eine oder andere Bezug nehmen und uns diesbezüglich erhellen. Vielen Dank im Voraus. Okay. Auch hier hat das Rechercheteam gerade mit dem Finger ganz toll gewunken. Und zwar gibt es dazu Informationen. Bereits im Oktober 2012 wurde vermeldet, dass die Niederlande testweise die Laternen an Autobahnen ausknipsen wollen und damit Belgien nachziehen wollen, die das da wohl irgendwie früher schon gemacht haben. Und zwar aus Stromspargründen, die auch beziffert wurden. In Belgien hat die Stromabschaltung zur Einsparung von 1,64 Milliarden Euro im Jahr geführt. Donnerwetter, 1,1 Milliarden 1,6. Euro. Ja. 1,6. Die Frage ist ja auch, ist sonst irgendwas? Sind Laternen notwendig auf der Autobahn? Also natürlich in bestimmten Abschnitten auf jeden Fall, ganz klar, aber auf den meisten Abschnitten, also wenn es dunkel ist, sollten die Autos ja alle Licht haben. Und ich finde, da sieht man ja ganz gut auf der Autobahn mittlerweile. Die Frage ist, wie sehr das zur Sicherheit beiträgt, ne? Ganz genau. Ja. Es ist definitiv sicherheitsrelevant. Und die Tatsache, dass du feststellst, mir reicht das Licht, was von den anderen Autos abgegeben wird oder meine Scheinwerfer, das trifft eben nicht auf alle Leute zu. Naja, aber was heißt denn Sicherheit? Wenn du jetzt eine Panne hast oder was? Ja, auch. Ja. Es geht darum, dass man frühzeitig Sachen sieht. Gerade bei höheren Geschwindigkeiten. Ja. Wissen wir, Reaktionszeit etc., Bremsweg und so. Das kann Leben retten. Licht rettet Leben. Ja. Gerade auf der Autobahn. Und es gibt einfach nur mal Leute, die, ja, also man sagt immer so lapidar, Nachtblindheit, die brauchen generell etwas mehr Licht. Ja. Um Sachen zu erkennen. Oh, warte. Von daher macht schon Sinn. Mein Telefax hat hier gerade wieder eine neue Info rausgespuckt. Ja. Und zwar lese ich hier, dass das offenbar bereits 2014 in Deutschland ein Thema gewesen ist und auch unterschiedlich gesehen wird in Deutschland. Hamburg zum Beispiel wollte nach damaligem Stand die Autobahn beleuchtet lassen und die Kosten beliefen sich jährlich um die 860.000 Euro. Mhm. Betrieb und Unterhalt für diese Autobahnbeleuchtung. Ja, wobei man ja dazu sagen muss, dass Autobahnen ja Bundessache sind, ne? Also die Autobahnen gehören ja dem Bund. Und was mir da einfällt, im Gegensatz zu unbeleuchteten Autobahnen gibt es ja beleuchtete Tunnel. Also da ist es ja genau das Gegenteil der Fall. Tunnel sind ja eigentlich immer beleuchtet, ne? Mhm. Ja, also warum? Da besteht ja eine Notwendigkeit. Wieso? Weil es dunkel wo ist. Ja, aber wo ist der Unterschied? Ob es nun nachts draußen dunkel ist und die Autobahn ist auf 500 Meter nicht beleuchtet oder ob ich sage, da ist ein Tunnel und der hat immer beleuchtet zu sein. Das macht irgendwie auch keinen Sinn. Das stimmt. Da sollte man nicht mit zweierlei Maß messen. Oh, ja, noch eine interessante Info, das hört hier gar nicht auf. Das ist ja hier wie bei Aktenzeichen XY mit den Hinweisen. Es ist gerade ein neuer Hinweis eingegangen. Und zwar wurde wohl in Deutschland auch schon beschlossen, dass neue Autobahnbauten erstmal ohne Beleuchtung gebaut werden. Ja. Aha. Damit meinen Sie aber so Landautobahnen. In der Stadt, glaube ich, ist auch noch wieder was anderes. Ja. Also genau. Also hier steht, warte, wo Autobahn, wo Beleuchtung abgebaut wurde, weil zum Beispiel eine Autobahn verbreitert wurde, wurde die Beleuchtung nicht wieder aufgebaut. Genau, sobald die umgebaut wird, verändert wird, spart man sich Laternen. Und übrigens hier auch interessant, auch rund um die A3 finanziert, also rund um den Flughafen A3, also den A3-Abschnitt um den Flughafen, finanziert der Flughafenbetreiber die Kosten für das Licht. Dann, also interessantes Thema. Lohnt sich wirklich mal auf so eine Autobahn zu gehen, um das Phänomen zu beobachten. Also bitte nicht auf die Autobahn gehen, das ist, glaube ich, nicht so schön. Das, ja, so war das nicht gut. Genau. Ja, aber kann man ja mal beobachten, ne? Gibt ja auch in der Stadt, also in Berlin habe ich festgestellt, hier bei mir in der Ecke, zum nächsten Thema. Wurden vor ein paar Jahren die Laternen alle irgendwie überarbeitet und nachts ist es hier doch ziemlich hell auf den Straßen. Echt? Ja. Also bei mir ist stockenduster. Echt? Nee. Eigentlich kannst du Licht ausmachen am Auto. Also wenn ich aus dem Fenster gucke, sehe ich keine leuchtende Laterne. Nee, doch. Doch, doch. Die Hauptstraßen auf jeden Fall. Gut, Thema Nummer zwei, Stefan. Ich? Ja. Worüber wollten wir reden? Mathe. Ja, das war doch dein Thema, René. Nee, ich wollte die... Das war in der letzten Folge dein Thema. Du hast uns und den Zuhörern präsentiert, dass du jetzt gerade das 1x1 lernst alles auswendig lernen willst. Wir hatten einen Mathe-Test gemacht und hatten gesagt, das müssen wir fortsetzen einfach. Ich erinnere mich auch, dass ich haushoch gegen dich gewonnen habe. Da kann ich mich nicht dran erinnern. Aber was wir beim letzten Mal nicht richtig gemacht haben, das ist ja nicht nur für euch die Sache, dass wir euch ein bisschen Mathematik beibringen. Letztendlich ist es ja auch gleichzeitig Religion, weil René sagt ein Ergebnis und er glaubt einfach, dass es richtig ist. Ja. Also Marc, ich bevorzuge den wissenschaftlichen Ansatz. Ich weiß, dass es richtig ist. Und Marc, jetzt ist natürlich, ich weiß, dass du das sehr spontan erfahren hast. Best of three. Fühlst du dich in der Lage, drei Aufgaben aus dem Ich habe ja gesagt. Eins? Perfekt. Okay, dann wer die Regeln nicht kennt, einfach, ihr werdet sie nach dem ersten Mal begriffen haben. Wir können loslegen. Ich bin bereit. Das kleine 1x1 wieder, ja? Ja. In Ordnung. Alles unter 10. Alles unter 10. 9x8. 72. 72, René war schneller. Nee, das war die Verzögerung der Leitung. Du bist auch so eine verzögerte Leitung. Aber mit was für einem Ehrgeiz René da rangeht, als wenn er gerade in der ersten Klasse ist irgendwie. Ey, Wahnsinn. Okay. Ey, du bist ja erste Klasse hier vorhin. Also nochmal. Nochmal nicht, nehmen wir eine andere. So, bitte bereitet euch vor, Runde 2. Wir wissen, die erste Runde wird vergütet mit 500 Euro. Die zweite Runde schon mit 1000 Euro. Die ist auch etwas schwerer diesmal. Achtung. 6x5. 30. Ja. René liegt uneinholbar vorne mit 1500 Euro. Aber für den guten Stefan ist natürlich noch nicht alles verloren. Ihr könnt übrigens da draus mitmachen, ne? Bei Best of Three ist eigentlich schon vorbei. Und wichtig ist, ihr müsst das Ergebnis. Aber René merkt es ja nicht, weil er keine Mathe kann. Egal wo ihr seid, ihr müsst das Ergebnis einfach laut rausbrüllen. Das ist. Wenn ihr jetzt in der S-Bahn seid, einfach rufen. Okay. Stefan kann jetzt mit dem nächsten Betrag über 438.518 Euro nochmal einholen. Ja. Aber dazu müsste er folgende Frage beantworten, und zwar korrekt beantworten. Das ist neu in diesem Spiel. Achtung. 9x9. 81. Oh. Das war ja wohl ich, ganz klar. Jury? Wir haben hier ein Foto-Finish. Ich fürchte, wir müssen die Runde nochmal wiederholen. Der Computer konnte nicht sagen, wer schneller war. Aber das macht nichts. Wir sind vorbereitet. Nein. Okay, ich habe gerade aus der Regie noch eine Zusatzfrage zugesteckt bekommen. Ich habe wirklich nur drei Aufgaben geübt. Also das ist jetzt echt eine Herausforderung. Auf vier bin ich nicht vorbereitet. Das Witzige ist, du schaffst das. In der letzten Folge hat René mit so einem Abstand hinter mir geantwortet und war angeblich zeitgleich. Und hier sind wir zeitgleich und René ist vorne. Also irgendwie, die Schiedsrichter sind ja nicht so ganz ehrlich. Mich wundert das auch, weil ich habe mir den Podcast ja auch angehört. Ja. Und mir ist aufgefallen, dass man mit Tonschnitt eine ganze Menge machen kann, wenn man die Einzelspur. Ach was. Da habe ich aber nicht geschummelt. Da kann ich dir sagen. So. Das werde ich aber jetzt mal probieren. Okay, pass auf. So jetzt kommt eine Mörderfrage. Ja. Also wirklich. Da musste ich selber zweimal nachrechnen. Mit dem Taschenrechner. Sag mir doch bitte, wie viel ist 7 mal 2. 14. 14. Das war ja wohl ganz klar. Was? Hier ist ja Betrug. Ohne ich Ende. Muss noch einmal in die Regie fragen. Ja, der Punkt geht an René. Das ist ein 3:0. Donnerwetter. Alter, wer das hätte ich nicht gedacht. Ich bin der Einzige, der schon nach 2 Siegen einen Hattrick hat. Oh Gott. Gut. Ja. Also, damit bin ich der unangefochtene Podcast-Mathe-Champion. René, was so ein Taschenrechner alles machen kann, wa? Ja, so schnell kann ich gar nicht tippen. Uiuiui. Okay. Gut, ja. Dreimal richtig geraten, viermal richtig geraten und einen Sieg davon getragen. Besser kann es doch nicht laufen. Siehst du, ist der Arm gerettet für René. Das und natürlich möchte ich auch was zurückgeben an euch da draußen, weil Sieger teilen gern und ich teile mit euch meine tollen Videotipps. Ja. Ich sage Film, Video, Bewegtbild-Tipps. Mhm. Genau. Lass es uns so nennen. Die Bewegtbild-Tipps für diese Woche sind zum einen Naked Survival auf D-Max. Ja, du sagst, ach du Scheiße, guckst du doch erstmal an. Das läuft seit 16 Staffeln, seit 10 Jahren. Ja, ich weiß. So erfolgreich offenbar. Und ich muss sagen, ich finde es auch super interessant. Auf D-Max, nackte Leute guckt man sich immer an, gerne. Ja, das ist ein bisschen schon irritierend, weil das natürlich alles geblurrt und das ist fast schlimmer als angezogen, weil das völlig irritierend ist, aber egal. Was ich daran cool finde, ist, immer wenn ich das sehe, wie da zwei Leute nackt in einer Wüste ausgesetzt werden oder im Dschungel oder so, was die für Probleme haben, die mit unseren Problemen gar nicht zu vergleichen sind. Also wenn die im Dschungel sind? Das ist die völlige Erdung, wenn die sich dann irgendwie nach einer Woche über so einen Wurm freuen, ne? Und du liegst auf der Couch, während du das guckst, hast du die zweite Schüssel Chips hinter dir. Ja, die können auch froh sein, die müssen keine Telefonrechnungen bezahlen, etc. pp. Die müssen sich nirgendwo anstellen, müssen nicht U-Bahn fahren, die völlig überfüllt ist. Die haben es gut. Ich kann es sehr empfehlen. Also ich finde es super unterhaltsam. Und jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt, der mich irritiert hat. Und zwar in der D-Max-App auf dem Fernseher finde ich irgendwie überhaupt keine Sendung. Da gibt es keine Suche, kein gar nichts. Und wenn, dann irgendwie nur 3-4 Folgen. Wenn ich aber in der Mediathek gucke, im Internet, dann gibt es bei Naked Survival zum Beispiel 7 Staffeln mit in Summe über 80 Folgen. Ja, das hatten wir ja schon beim letzten Mal schon angesprochen. Genau, das war nur, ich hatte ja gesagt, dass ich da nochmal vertiefen wollte, weil da ist mir halt aufgefallen. Ja, finde ich ein bisschen irritierend. Ja, wer weiß. Hast du denn mal an D-Max geschrieben? Nee. Könntest du ist mir auch egal. In der Zeit könnte ich eine weitere Folge gucken. Ja. Und daran anschließend, ihr werdet gleich merken, ich bin irgendwie voll in der Survival-Bubble gerade, aber es scheint so die Zeit dafür zu sein. Otto Karasch, auch bekannt als Otto Bulletproof, Sieger der zweiten Seven vs. Wild Staffel, hat eine YouTube-Serie angefangen, die sich da nennt Survival Squad. Und da ist er irgendwo oben im Bereich der Arktis, glaube ich, unterwegs. Also nicht, nee, warte, ich erzähle Quatsch, nicht in der Arktis. Es ist irgendwo am Arsch der Welt. Wird gleich per Fax reinkommen, wo genau das ist. Wir haben eine aktive Community, die sowas ermittelt. Und während das ermittelt wird, kurz kleiner Fact, wusstet ihr, dass dieser Otto, ihr kennt ihn ja bestimmt, dass der mit Vornamen Otto Gerd heißt? Als ein Wort? Otto Gerd. Otto Gerd, habt ihr diesen Namen schon mal gehört? Also getrennt, nein. Ja, aber. Na, Otto Gerd, der heißt Otto Gerd. Ja. Otto Gerd Karasch. Und von wann, Quatsch, nicht von wann, wo ist Survival Squad gedreht? Weiß nicht. Achso, ich dachte, man hätte das schon ermittelt. Egal. Nein. Wir finden es noch raus. Aber was ich noch sagen wollte, dass Otto Gerd Karasch offenbar den Seven vs. Wild Hype richtig gut mitgenommen hat. Das war letztes Jahr gewesen und in der Zwischenzeit hat er weitere Formate rausgebracht, die ich sehr empfehlen kann. Einmal Nerd in the Dirt. Super lustig. Nerds gehen zusammen mit einem Elite-Soldaten irgendwo in die Walacherei und mit draußen schlafen und so. Sehr unterhaltsam. Dann Ocean Warrior, auch ein sehr schönes Format. Kann ich auch sehr empfehlen. Und sein letztes Format war ja Arctic Warrior. Arctic Warrior, da war er tatsächlich in der Arktis. Ja, aber Survival Squad, wo war das? Ich frage mich, wo René immer die Zeit hernimmt, was der hier so an Tipps raushaut. Dein Tag hat er auch nur 24 Stunden. Ja, aber ich stehe früh auf und gehe spät schlafen. Und um es jetzt noch zu Ende zu bringen, und dann bin ich mit meinen Tipps auch schon durch. Ihr seht heute alles kostenlose Tipps. Seven vs. Wild, Staffel Nummer 3. Ja. Läuft, ja, wie ihr wisst, auf Amazon Prime. Was natürlich kompletter Käse ist. Das läuft auf Freevee kostenlos. Ja. Seit dem 31. Oktober. Aber die richtigen Hardcore-Fans gucken es natürlich auf YouTube. Ab dem 29.11. zweimal die Woche. Fritz Meinecke hat ein paar Leute eingeladen, mit ihnen nach Kanada zu fahren und dort ums Überleben zu kämpfen. Mhm. Ja. Aber wird wahrscheinlich auch sehr unterhaltsam. Knossi ist mit dabei. Also. Achso, und wie der Zufall so will, Fax ist reingekommen, Otto Bulletproof und Survival Squad ist in Kanada stationiert. Also quasi gleich um die Ecke von Kanada, wo Seven vs. Wild Staffel 3 stattfindet. Gut. Marc, hast du noch Filmtipps? Ja, hab ich. Dem einen oder anderen ist aufgefallen, dass der erfolgreichste deutsche Thriller-Autor Sebastian Fitzek, schreibt ja einen Bestseller nach dem anderen, dass einige seiner Werke auch verfilmt wurden und dann schon auf den Streamingdiensten oder sagen wir mal im deutschen Fernsehen irgendwie auch ausgestrahlt wurden. Und da gibt es jetzt etwas Neues. Bei Amazon Prime kann man sehen, Die Therapie, das war wohl sein erster Erfolgsroman, sein erster Erfolgsthriller. Aber hier ist das Besondere, das ist nicht einfach nur ein Film, sondern die haben da eine Kurzserie draus gemacht. Ich glaube, es waren 6 Folgen. Und da haben sie den Stoff ganz schön in die Länge gezogen. Aber ich kenne das Buch nicht und muss sagen, kann ich wirklich empfehlen. War in Ordnung. Fand ich gut. Einspruch zu in die Länge gezogen. Wir hatten, glaube ich, schon, weiß gar nicht, ob wir das hier im Podcast festgestellt haben oder anderswo, dass Bücher, wenn man die im kompletten Inhalt wieder, wir hatten das doch hier, dass die dünn sind. Weil einfach der Umfang eines Buchs viel zu groß ist, als dass man ihn schafft, zeitlich in einen Film unterzubringen. Von daher, die Wahl des Mediums ist wahrscheinlich nicht so schlecht. Ich habe das Buch übrigens auch gelesen, so wie alle anderen Bücher von Fitzek. Und ich habe die Serie nicht gesehen. Ist sie gut? Wie viele Folgen? 6 Folgen, gut. Mhm. Also, sagen wir mal so, willst du in Kackwürsten bewerten oder in Schokosternen? Es ist gut, guck's dir an. Genau. Und Aslan, das klingt wie eine klare Empfehlung. Ja. Übrigens, Sebastian Fitzek, wie wir ihn auch gerne nennen, den Fitzebasti. Den Fitzebasti. Ja, apropos, wer ihn mal etwas persönlicher kennenlernen möchte, dem empfehlen wir doch mal einen Podcast. Und zwar mit den Waffeln einer Frau mit Barbara Schöneberger. Da war er nämlich im Oktober eingeladen. Oder man geht zu einer seiner zahlreichen Lesungen. Das stimmt, das macht er ja auch, ne? Also ich habe ihn auch schon persönlich getroffen, vorm Edeka. Da stand er mit einem Tisch und einem Kugelschreiber bewaffnet und hat gewartet, dass Leute vorbeikommen und sich Bücher signieren lassen. Aha. Hat er was vernünftig gelernt. Ich habe ein Familienfoto gemacht, brauchte ich endlich mal nicht mit auf dem Bild sein. Mhm. Der braucht ein bisschen länger, aber ist egal. Gut, ja, vielleicht ist es an der Zeit, dass wir lustig werden. Ja, bitte. Ja. Hat ja immerhin jetzt über eine Stunde gedauert, dass wir jetzt lustig werden. So, jetzt gibt's was zu lachen. Jetzt gibt's was zu lachen. Ja. Ich habe meine Witze schon vor Testpublikum vorgespielt. Sind gut gelaufen. Na, da bin ich ja gespannt. Dann dürft ihr euch auf was gefasst machen. Kommt ja immer aufs Publikum an, wahrscheinlich. Ja, es waren 5-jährige Kinder. Mhm. Du, jeder hat sein Publikum. Ist halt so. Marc, was hast du für ein Testpublikum? Ich habe gar kein Testpublikum. Ihr da draußen seid mein Testpublikum. Ja, das ist auch vollkommen okay, finde ich. Geht mir ja genauso. No? Ja, dann würde ich sagen, wir kommen zum Witzbattle in Folge 125. Das ist ja die Hälfte von 250. Wow. Und mit dieser völlig sinnlosen Information starten wir in die lustige Runde. Ich werde wie immer beginnen und ich habe heute Witze ausschließlich aus der Kategorie Was-Was. Sogenannte Was-Was-Witze. Was das ist, das werdet ihr gleich sehen. Witzbattle Runde 1. Paul ist bei Katharina zum Essen eingeladen. Ihre Eltern möchten ihn kennenlernen. Nach 30 Minuten ernsthaften Gesprächs sagt Paul: Entschuldigung, wo ist hier die Toilette? Ich möchte kurz den braunen Bus rückwärts ausparken. Was? Was? Ach so, verstehe. Okay, sehr schön. Mal ins Gut. Porzellanzimmer, ja. Also, so ein Survival-Freak erzählt seinem besten Kumpel von seiner letzten Tour, seinem letzten Sahara-Trip. Ja, und plötzlich stehe ich da so und da sehe ich einen Löwen. 5 Meter vor mir und ich drehe mich langsam um und er rennt los. Ich wie ein Verrückter rauf auf den Baum. Und da sagt sein Kumpel: Hä? In der Sahara, da gibt es doch gar keine Bäume. Ja, das war mir in dem Moment völlig egal. Absolut. Ja, ja. So ein alter Witz aus den 90ern kennt man ja. 90er? Das reicht nicht. Da nee, musst du schon mit den 70ern kommen. Ne? Genau, ich habe mir ein paar Klimawitze rausgesucht, aber der erste, ja gut, den haben wir lange nicht mehr erzählt, Holländer-Witze. Ich hoffe, das ist nicht irgendwie... Doch ist es, Stefan. Darf man heute gar nicht mehr. Das darf man definitiv nicht, nein. Warum sind in 30 Jahren alle holländischen Fußballtrainer arbeitslos? Ja, ist doch klar, weil Holland dann nur noch Wasserball spielt. Dazu muss man geografisch bewandert sein. Ja. Stefan, du hast immer so schwierige Sachen. Die sind doch nicht schwierig, bitte dich. Den Witz, den kann man übrigens alternativ auch über Sylt machen. Ja, geht überall. Nur, dass in Sylt kein Fußball gespielt wird wahrscheinlich. Oh doch, da tust du den Syltern aber unrecht. Na gut, so, das wollte ich nicht. Zwei. Nächster Witz, bitte Marc. Sehr gerne. Schatz, findest du mich dick? Ich würde dich auch finden, wenn du schlank wärst. Was? Was? Da haben wir es endlich. Also, Flugzeugabsturz im Amazonasgebiet. Der einzige, der überlebt, ist der Co-Pilot. Ja, und wie er da so im Amazonasgebiet zu sich kommt, blickt er sich um und sieht lauter Eingeborene, wahrscheinlich Kannibalen, um ihn rumstehen mit Speeren in den Händen. Und der so: Oh Scheiße, ich bin am Arsch. Und da hört er eine tiefe Stimme, die sagt: Hey, hier spricht der Waldgott. Du bist doch nicht verloren. Siehst du den Typen mit der Schädelkette um den Hals? Kenn ich. Nehm ihm den Speer ab und er steche ihn damit. Und er so, okay. Er lauert und rennt, reißt ihm den Speer und spießt ihm mit dem Speer auf und sagt: Okay, Waldgott, und jetzt? Jetzt bist du am Arsch. Ein Klassiker, sehr schön. Den muss ich mir nochmal anhören. Ja, Stefan, du schläfst ja mal mit der Hälfte schon ein. Ja. Na, ich dachte, da ist schon die Pointe, aber dann geht es ja noch weiter. Kannst du den übrigens bei der Gelegenheit gleich mit abtippen? Danke. Du wirst die ja digital ins Dokument schmeißen. Ne? So machen wir das. Ein Immobilienmakler stellt Interessenten sein neues Haus vor. Da es auf einem Hügel liegt, haben sie von hier aus einen wunderbaren Blick auf die Bucht. Ja, und wenn sie später mal in Rente gehen, dann haben sie dank des Klimawandels sogar den Strand direkt vor der Tür. Und da, darüber lachen die Leute? Naja. Ja, so hier so, ha, ja, ha. Ich frag für einen Freund. Das, Ach so, kennt ihr das, du hast doch gar keine. Kennt ihr das Sumania-Faultier? Nee. Der Klassiker. Egal, googelt. Sumania, Faultier, YouTube ist euer Freund. René. Runde 3. Ja. Eine Frau, warte mal, nee, der ist doof. Wie wär's mit dem hier? Schwiegermutter kommt zu Besuch, wird vom Schwiegersohn am Bahnhof abgeholt. Ja, sag mal, wie lange bleibst du denn, Schwiegermama? So lange, wie ihr möchtet. So kurz? Was? Was? So, ich hab's verstanden, ne? Okay, mein Witz. Sitzen zwei Jäger in der Kneipe zusammen, sagt der eine zum anderen, ey du, ich hab deine Frau getroffen. Und der andere, oh, Gott sei Dank, endlich. Mhm. Ja, Jäger, getroffen. Jäger, versteht ihr? Ja, treffen sich zwei Jäger, beide tot. Genau. Na? Gut. Nach einem fürchterlichen Orkan treffen sich zwei Bauern, fragt der eine, und ist dein Dach beschädigt worden? Sagt der andere, ja, weiß noch nicht, hab's noch nicht gefunden. Ah, ja. Nicht schlecht. So, das waren drei Witze von jedem. Ja, reicht doch. Jetzt kommen die Bonuswitze. Ja, wie setze ich nur heute mal auf Bonuswitze? Bonuswitze. Wir müssen auch sparen, hallo. Nein, ich will einen Bonuswitz raus. Bonusrunde. Okay, okay, dann ich bin ja dran, deswegen ziehe ich nochmal einen aus dem Füllhorn. Ja, mach mal. Wie wär's? Ja. Ein Mann bekommt einen Anruf. Wir haben Ihre Frau entführt und verlangen 100.000 Euro Lösegeld. Och, ich bin eigentlich ganz froh, dass ich das Genörgel nicht mehr hören muss. Was? Was? Mhm. So. Und zwar, was ist der Unterschied zwischen Kolumbien und der Schweiz? Ja, den kennen wir doch, den haben wir doch neulich schon mal gehabt. In der Schweiz wird der da genau. Misst man den Schnee in Zentimeter, in Kolumbien in Kilo. So ist es. So ist es. Ist ja ein Knaller. Haben wir den schon? Klar. Dann haben wir noch einen, pass auf. Jetzt aber mal einen guten, komm schon. Ja. Wisst ihr, dass das in der Schule nur in Unsinn beigebracht wird? Und zwar hier, der Satz des Pythagoras zum Beispiel, ist gar kein richtiger Satz. Da fehlt Subjekt, ja. Objekt und Prädikat. Kein Wunder, dass die Kinder so verstört sind. Genau. Nun gut. Oder? Also, reicht Opa, rein, nee. Opa, reicht rein, nee. Opa kam mit dem Bein aus dem Krieg. Wir wissen bis heute nicht, wem sie gehört. Ja, super. Gut. Ja. Alles klar. Wir beschließen diese Sendung mit der Weisheit des Tages. Sehr gerne. Bitte, Marc. Danke. Der Kluge lernt aus allem und von jedem. Der Normale lernt aus seinen Erfahrungen und der Dumme, der weiß alles besser. Dieses Zitat wird Sokrates zugeschrieben. Word. Absolut 100% dahinter. Ja, sehr gut. Sokrates war ein schlauer Mann. Niemand ist weiser als Sokrates, sagte das Orakel von Delphi. Aber das ist eine andere Geschichte, liebe Kinder. Genau. Dann würde ich sagen, freuen wir uns auf eine neue ungerade Woche. Genau. Ich stehe auch jeden Tag auf und denke, Mensch, endlich eine ungerade Woche. Ja. Nein, weil dann kommt eine neue Podcast-Folge. Ja. Genau. Zwei Wochen schlafen und dann erst wieder ein fröhliches Gelaber. Genau. Noch 14 Mal schlafen gehen, dann sind wir wieder da. In diesem Sinne, wir danken euch fürs Zuhören. Habt einen schönen Rest November und wir hören uns dann nochmal wieder. Genau, und ich würde ganz gerne noch einen Gruß rausschicken an unsere lieben Kollegen von Zu breit für Sessel. Wir vermissen euch nach wie vor. Ich habe kurz überlegt, wer das war. Macht mal was. Schon so lange her. Ja, Dito, geht mir auch so. Ja. So, also, dann bis in zwei Wochen. Macht's gut, ich bin weg. Tschüss. Tschüss. Alexa, mach mir eine Stulle. Und hier sind die Outtakes. Da bist du heute der Letzte, der sein Gerät startet. Warte mal, Marc hat gerade gemerkt, dass er keine Diskette im Laufwerk hat zum Aufzeichnen der Sendung. Atata, atata, atata, ke. Wow, wow, wow, shit. Nee, ich gucke, ob es läuft, verdammt nochmal. Warum kann man, wie kann man denn ein Gerät bauen, wo ich ums Gerät klettern muss, um zu gucken, ob es läuft? Da brauche ich noch eine Brille oder ein Fernglas oder sowas. Stefan, ich möchte dich daran erinnern, bitte die Uhr einzublenden. Ja, Chef. Ich habe heute nur 3 Witze, aber die knallen wie 10. Na, sicher. Also, nee, sorry. Das macht mir schon wieder Angst. Ich wollte sagen, sie sind lang wie 10. Ach so, okay. Ich habe heute Klimawitze, kann ich schon mal sagen. Echt? Da habe ich zum Thema Klima, habe ich was an meinem Körper entdeckt. Soll ich mal zeigen? Nee. Nein. Habe ich sehr intensive Diskussionen zugeführt, weil ich habe das Gefühl, ich werde manipuliert. Du? Ja, ich habe das Gefühl, ich werde manipuliert. Dann sollten wir dich von dieser Podcast-Folge ausschließen. Gut. Schönen Abend noch. Bis ich aus Versehen mal die Developer-Tools eingeblendet habe und dachte, oh, ist ja witzig. So viele Fehler. Nee, es ist ein Web-Container bei mir gewesen. Ach so, ja, das ist doch heute alles. Ich hatte die Tage die Diskussion, da ging es darum, dass ich erzählte, dass ich gerade eine App für ein berühmtes Aufzugsunternehmen mache. Mhm. Und dann wurde ich korrigiert mit, es handele sich ja nur um eine Web-Applikation, wo ich dann dachte, hä? Was ist das für eine Einstufung? Muss ich eine App in Assembler oder Sprache programmieren, damit es eine richtige App ist? So ist es. Sonst hat es nicht den Namen verdient. Unter Windows 11 ist da alles nur noch webmäßig. Ohne Scheiß, ich habe damals, also das ist jetzt gerade unser Tech-Podcast hier. Ja, ich merke schon. Ich habe damals, als es hieß, dass man JavaScript, dass das eine Programmiersprache ist, die man auf einem Kühlschrank laufen lassen kann, dachte ich so, das ist eine Programmiersprache, plattformunabhängig, es geht doch nichts Geileres. Mhm. Und ich hätte damals nicht im Traum erwartet, dass das so eine große Nummer wird. Für alle da draußen, die das hier hören, wenn ihr richtig beruflich erfolgreich sein wollt, was bewegen wollt, viel Geld verdienen wollt, dann lernt JavaScript. Ende der Durchsage. Oder was anderes. Oder was Richtiges. Oder eine richtige Programmiersprache wie Assembler. Kann ich übrigens auch wieder nicht angeben, aber... Ich kann HTML, das ist doch die beste Programmiersprache. Ja, der Klassiker, ne? Der Klassiker. Gut, das war der Tech-Podcast mit René und Stefan. Ja. Jetzt ist Marc dann mit dabei und wir reden auch mal über was, wo Marc Ahnung hat. Genau. Über Rülpsen. Tiergeräusche. Ja. Das war ein Brüllaffe, würde ich behaupten. Achtung, Achtung, jetzt spricht Stefan. Ruhe bitte. Herzlichen Glückwunsch, die Laternen sind dabei. Bitte nicht wieder wählen. Nein, kennst du nicht hier, der Preis ist heiß. Ach, da war es wieder. Übrigens, bei den Revuen heutzutage sieht man keine blanken Brüste mehr. Niemand war enttäuschter als ich. Deine Erwartungen wurden nicht erfüllt. Überhaupt nicht. Das sind alles nur hautfarbene Anzüge wahrscheinlich. Ja, und die Hälfte der Darstellerinnen sind gar keine. Ist doch in Ordnung. Nein, nicht wenn ich Brüste sehen will. Es war ja sehr, sehr vergnüglich. Heute. Ich muss das kommt richtig gut, wenn René so große Augen macht. Dann, ja. Ich muss jetzt mein Antiaggressionsmittel nehmen. Ja, genau. Ich doppel lieber mal die Aufnahme jetzt hier. So geht es nicht, ey. Gut. Mann. Ja, Mann. Ja. Gute Idee. Wir haben genug. Ja, wir stoppen jetzt mal hier. Feierabend. Right zu 1. Stopp.